Sein bewährtes Rezept wiederholt Abraham beim König Abimelech, 1. Mose 20, dem er gleichfalls Sarah als seine Schwester anbietet und der dann, als er den wahren Sachverhalt erfährt, sein Gewissen durch reiche Geschenke beschwichtigt. Alle diese alten Heidenkönige bekunden ein ungleich höheres sittliches Bewusstsein als der Betrüger und Verführer Abraham, der uns gleichwohl als der frömmste Mann und der besondere Liebling Gottes vorgestellt wird. Was für Geschäfte Abraham sonst noch unter den fremden Völkern betrieb und womit er seinen großen Reichtum erwarb, davon weiß uns die jüdische Chronik nichts zu erzählen. Fast scheint es, als wäre das Ausleihen seines Weibes sein wichtigster Geschäftszweig gewesen. Ein wenig Viehhandel, Getreidespekulation und Wucher wird wohl nebenher gegangen sein. Isaak setzt getreulich die Praxis seines Vaters fort und gibt sein Weib dem Philisterkönig wiederum als seine Schwester aus. Mit dem nämlichen Erfolge, dass der gewissenhafte König erschrickt, als er den wahren Tatbestand erfährt, wodurch Isaak großen Reichtum im Lande erntete. 1. Moses 26, 7 und folgende. Sinnvoll ist die Sage von Esau und Jakob, die als einer Mutter Söhne bezeichnet werden, obwohl es von ihnen heißt, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Leute werden sich aus dir scheiden. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Große wird dem Kleinen dienen. 1. Moses 25, 23. Offensichtlich ist hier als Mutter der beiden Völker das Land Kanaan gedacht, und die Sage will bekunden, dass dort Menschen von zweierlei Art und Rasse nebeneinander lebten. Der raue Esau, ein Jäger und Ackersmann, und der glatte Jakob, der nicht aufs Feld ging, sondern bei den Hütten der Menschen blieb, also seine Geschäfte in Stadt und Dorf betrieb. Hier tritt zum ersten Male der tiefe Gegensatz des arisch-germanischen und des jüdisch-semitischen Menschen gleichnisartig in Erscheinung. Was von Esau und Jakob erzählt wird, ist das Schicksal zweier verschiedener Menschenstämme. Esau oder Edom ist der Stamm der Ackerbauern, der in redlicher, saurer Arbeit sein Fortkommen sucht, dabei derb, rau, aufrichtig und geistig unbeholfen. Jakob der Stamm der Händler, gewandt, glatt, listig und verschlagen, der durch Übervorteilung und Geldleihe den Ackerer von sich abhängig macht und unterjocht. Wiewohl dieser Stamm nur klein an Zahl ist, weiß er doch die große Masse der Ehrlichen und Aufrichtigen, sich dienstbar zu machen, und so muss der Große dem Kleinen dienen, wie es heute noch ist. Die listige Übervorteilung des naiven Ackerbauern durch den klugen Händler und Geldleiher wird in einem Gleichnis erzählt. Als Esau hungrig und müde vom Felde heimkommt, findet er Jakob über einem Linsengericht und bittet ihn, davon essen zu dürfen. Jakob spricht, ich will dir's geben, so du mir deine Erstgeburtsrechte verkaufst. Das will sagen, die Erbrechte des Ältesten auf das väterliche Gut. Und Esau ließ sich überreden und verkaufte seine Erstgeburt an Jakob. Das Ganze ist als ein Sinnbild zu verstehen, denn um eine Linsensuppe verkauft niemand Haus und Hof. Die Erzählung will besagen, dass der Geldleiher Jakob eine Notlage des Landmannes, vielleicht eine Hungersnot nach einer Missernte, benutzte, um für ein geringes Darlehen sich die Erbansprüche Esaus verpfänden zu lassen. Heute würden wir sagen, Jakob ließ eine erste Hypothek auf Esaus Gut eintragen. Und er wird es dann, wie seine Nachkommen heute noch, verstanden haben, mit Zins und Zinseszins die ganze Habe des Landmannes an sich zu bringen. So wurde der eingeborene Stamm der kanaanitischen Ackerbauern zum Schuldknecht der zugewanderten Fremdlinge vom Samen Abrahams. So kam es, dass die Besitzrechte an Land und Gütern dem Fremden zufielen und der Große dem Kleinen dienen musste. Aufgrund unserer heutigen Kenntnis der ältesten Völkergeschichte haben wir Ursache anzunehmen, dass die ursprünglichen Einwohner Kanaans Menschen eines uns verwandten Stammes waren. Es gilt heute als feststehend, dass der blonde nordische oder arisch-germanische Mensch, dessen Urheimat im hohen Norden zu suchen ist, durch die letzte Eiszeit weit nach Süden und Osten verdrängt wurde, sodass seine Spuren bis nach Ägypten, Syrien, Persien und Indien hin sich verfolgen lassen. Dieser blonde Nordländer gilt seit Gobineaus Untersuchungen über die Ungleichheit der Rassen als der eigentliche Träger der Kultur. Die blonden Riesen, vom nordischen Klima abgehärtete Kämpfernaturen, drangen zu Lande und zu Wasser, auf ihren gewaltigen Einbäumen, den Drachenschiffen, die Küste befahrend weit nach südlichen Ländern und Meeren vor. Die megalithischen Steindenkmäler, die sich von der Ost- und Nordsee bis zu den Gestaden des Mittelländischen Meeres erstrecken, gelten als Wahrzeichen ihrer Wanderungen. Es waren Hünengräber, die sie ihren Helden und Herzögen errichteten. Wir erkennen diese Nordländer in den Enakskindern der Bibel und in den langen Leuten zu Seba wieder, wie auch in den Titanen der griechischen Sage. Auch der Riese Goliath ist wahrscheinlich einer von ihnen. Sie warfen sich überall zu Herrschergeschlechtern auf und wurden die Führer der farbigen Völker. Sie galten diesen als Göttersöhne. Von ihrer Vermischung mit den eingeborenen Völkern spricht die jüdische Chronik, wenn sie berichtet: Es waren aber zu dieser Zeit Tyrannen auf Erden, denn da die Kinder Gottes die Töchter der Menschen beschliefen und Kinder mit ihnen zeugten, wurden daraus gewaltige in der Welt und berühmte Leute. 1. Moses 6,4. Unzweifelhaft haben bereits zu Abrahams Zeiten die blonden Nordländer als Herrengeschlechter auch in Kanaan gesessen, denn die Amoriter sind auf den ägyptischen Bildwerken als blond mit germanischem Typus dargestellt. So dürfen wir uns unter Esau einen unserer treuherzigen Stammesgenossen vorstellen, der sich damals von Jakob genauso übers Ohr hauen ließ, wie heute noch zum Beispiel der Büttnerbauer von den verschlagenen Vieh- und Getreidejuden, die mit Wechseln und Hypotheken den Bauern um Haus und Hof zu bringen wissen.